Kapitel 4 Gerd Eisenbart will jetzt Elisabeth alles Wichtige zeigen. Wo hat Andreas gelebt? Wo hat er gearbeitet? Was waren seine Lieblingsplätze? Da kann sie vielleicht interessante Hinweise finden. Zuerst gehen sie hinauf zum Schloss und von da aus zum Schlossgarten und zur Scheffelterrasse. Hier war ich oft mit Andreas. Und sehen Sie, hier unten fand man ihn. Da lag er, tot. Gerd ist traurig und hält die Hände vors Gesicht. Elisabeth schaut sich die Mauer genau an, kann aber nichts Besonderes finden. Dann gehen die beiden zur Polizei. Aber dort bekommen sie keine Auskunft. Datenschutz. Und für die Polizei ist der Fall abgeschlossen. Wieder nichts. Was machen wir jetzt? Herr Eisenbart, bringen Sie mich doch bitte an die Uni, an den Arbeitsplatz von Herrn Müller. Ich habe das Gefühl, hier liegt der Schlüssel. Eisenbart führt sie zum germanistischen Seminar. Sie kommen ins Sekretariat und Eisenbart spricht die Frau am Schreibtisch an. Guten Tag, Frau Hummel. Wir kennen uns doch. Ja, natürlich. Sie sind doch Professor Eisenbart, der Freund von... Sie kann nicht weitersprechen und schließt die Augen. Auf ihrem Schreibtisch sieht Elisabeth das Bild von Andreas mit einem schwarzen Band. Bitte, Frau Hummel, wir brauchen Ihre Hilfe. Das hier ist Frau Aumann. Sie ist Detektivin aus Köln und soll mir helfen. Ich will die Wahrheit über den Tod von Andreas erfahren. Warum ist er tot? Er war so ein guter Mensch. Frau Hummel nimmt das Bild von Andreas in die Hand und weint. Frau Hummel, ich verstehe Sie, sagt Elisabeth leise. Ich brauche aber Ihre Hilfe. Darf ich immer ins Seminar kommen und in eine Vorlesung gehen? Ja, natürlich. Alles, was Sie wollen. Die beiden verabschieden sich und lassen eine traurige Frau zurück.